Kundgabe 3740. Empfangen durch Bertha Dudde am 9. und 10.04.1946. Tuet dies zu meinem Gedächtnis. Abendmahl. Von mir geht die Kraft aus, die Weisheit und auch das Leben. Und so muss ich als Quell der Kraft und des Lichtes erkannt werden, und es muss die Verbindung mit mir gesucht werden, um durch den Empfang von Kraft und Licht zum Leben zu gelangen. Also muss ich mich in euch wiederfinden können, das heißt, Licht und Kraft, also Wissen um die ewige Wahrheit und als Folge davon, Kraft in aller Fülle, muss in euch sein. Mein Geist muss in euch wirken und ich selbst also in euch wirksam sein können. Dann erst werdet ihr leben, aber das Leben auch in Ewigkeit nicht mehr verlieren. Ihr seid dann mit mir vereint, und diese Vereinigung ist die wahre Kommunion. Die Vereinigung mit mir ist unerlässlich, ansonsten ihr weder Kraft noch Licht empfangen könnet, denn der Zusammenschluss mit dem ewigen Urquell muss zuvor stattfinden. Soll nun der Strom meiner Liebe übergeleitet werden in das Herz des Menschen. Um aber jenen Zusammenschluss herzustellen, ist erstmalig der Wille dazu erforderlich, von mir etwas in Empfang zu nehmen. Der Wille aber erfordert gedankliche Tätigkeit. Also ich muss als Quell und somit als Geber dessen, was der Mensch begehrt, erkannt werden von Herz und Verstand. Und gedanklich muss der Mensch mir zustreben. Dann erst wird der Wille tätig und er erfüllt die Bedingungen, die den Zusammenschluss mit mir herbeiführen. Der tätig gewordene Wille ist gleich einem Wirken in Liebe. Dieses aber ist unerlässlich. Und so ist mein Liebegebot nimmermehr zu umgehen von denen, die wahrhaft kommunizieren wollen, die sich vereinigen wollen mit mir. Teilet Gaben aus, speiset und tränket euren Nächsten, der hilfsbedürftig ist. Lasset euch seine Not angelegen sein, geistig und irdisch. Gebet, wie ich euch gegeben habe. Erquicket die Seele und den Körper des Nächsten. Erbarmet euch der Schwachen und Kranken. Tröstet die Betrübten. Richtet auf die Bedrückten. Lindert die Not stets und ständig, immer im Hinblick auf mich, der ich euch den Weg auf Erden vorgelebt habe. Teilet alles, was ihr besitzet, mit den Armen. Dann erfüllet ihr mein Gebot der Liebe und somit die erste Bedingung zum Zusammenschluss mit mir, denn dann erst kann ich mich mit euch vereinigen, wenn ihr euer Herz zur Liebe gestaltet habt. Ansonsten eine Vereinigung mit mir unmöglich ist. Und ob ihr noch so viele äußere Formen berücksichtigt, die keinen Einfluss haben auf den Zustand eures Herzens. Ich will euch das Leben geben, Kraft und Licht spenden im Übermaß. Doch nimmermehr ist dies möglich, solange ihr nicht euren Willen tätig werden lasset, solange ihr nicht die Liebe übet. Wie ihr aber die Liebe üben sollet, habe ich selbst euch gelehrt und euch ständig ermahnet, mir nachzufolgen. Denket an mich und meine Lehre, und dann handelt ihr entsprechend, und ihr werdet wahrlich zum Aufnahmegefäß meines Geistes werden. Ihr werdet also den Anteil meiner selbst in euch wirksam werden lassen. Ihr zieht mich selbst zu euch durch Wirken in Liebe, und also vereinigt ihr euch mit mir, dem Urquell der Kraft und des Lichtes von Ewigkeit. Und ihr könnet so nach auch empfangen, ohne Einschränkung, Licht und Kraft, Wissen und Macht. Die Vereinigung mit mir muss zuvor vollzogen sein durch Wirken in Liebe. Dann erst kann ich selbst in euch gegenwärtig sein, auch im Geist. Und dann erst kann ich euch speisen und tränken mit geistiger Nahrung, mit Fleisch und Blut, mit meinem Leib im geistigen Sinn. Denn ich selbst bin das Wort, also reiche ich euch das Abendmahl, so ich euch mein Wort vermittle, das eurer Seele geistige Nahrung ist, Ihr könnet diese Nahrung wohl auch entgegennehmen, ohne zuvoriges Liebeswirken. Doch dann ist es kein Kommunizieren, keine Vereinigung mit mir. Denn dann ist es noch kein Abendmahl. Es kann euch aber dazu führen, so ihr das Wort nicht nur mit den Ohren, sondern mit dem Herzen entgegennehmet und danach lebet. Das Tätigwerden eures Willens, das Wirken in Liebe, stellt erst die geistige Vereinigung mit mir her. Das Wirken in Liebe aber besteht im Geben, in unausgesetztem Mitteilen und Austeilen dessen, was ihr besitzet, was euch selbst beglückt, um auch den Mitmenschen, der dessen bedürftig ist, zu beglücken. Und so ihr dieses nicht übet, so ihr nicht mir darin nachzufolgen sucht, werdet ihr nicht an meinem Tisch gespeist werden können. Ihr werdet nicht das Abendmahl halten können mit mir, weil ihr euch selbst als meine Gäste ausschaltet, weil ich euch dann unnahbar bleibe, bis ihr selbst euch zur Liebe gewandelt habt, die meine Ursubstanz ist und ewig bleiben wird. Nehmet ihr das Abendmahl entgegen in der von euch Menschen gewählten Form, so bleibt dies immer nur eine äußere Handlung, die erst dann den tiefen geistigen Sinn bekommt, so euer Herz von tiefer Liebe erfüllt ist, die aber nicht nur gefühlsmäßig euch bewegen darf, sondern in Werken uneigennütziger Nächstenliebe zum Ausdruck kommen muss. Denn nur wer in der Liebe bleibt, der bleibt in mir und ich in ihm. Dieses mein Wort liegt auch dem von mir eingesetzten Abendmahl zugrunde. Und immer solltet ihr euch meinem Lebenswandel auf Erden vor Augen halten und mir in allem nachfolgen. Und so, wie ihr austeilet, so wird euch auch zugeteilt werden, geistig und irdisch. Ihr werdet, so ihr in innigem Verband stehet mit mir, durch die Liebe gesättigt und gekräftigt sein, jederzeit. Im Andenken an mich ständig Werke der Liebe verrichten und dadurch mit mir die sichere Vereinigung herstellen, die euch das Zuführen meines Wortes, meines Fleisches und Blutes gewährleistet. Das ist der tiefe geistige Sinn dessen. Tut dies zu meinem Gedächtnis, den ihr alle wohl verstehen werdet, so euer Wille ernst ist, meiner Worte geistigen Sinn zu ergründen. Amen.